If you have your Bibles, please open them to Wenn ihr eure Bibeln mit habt, öffnet sie bitte. Acts chapter 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Tonight we're going to have a testimony from my good friend Pastor Vasily. Heute werden wir ein Zeugnis hören von meinem guten Freund Pastor Vasily. He's sitting in the front row here. Er sitzt hier in der ersten Reihe. He's been here since Tuesday. Er ist seit Dienstag hier. And we've had a lot of fun together. Wir hatten schon viel Spaß miteinander. And I've been to his church, I don't know how many times. 5-6 times maybe. 5-6 Mal war ich schon in seiner Gemeinde. And we had great seminars. Wir hatten tolle Seminare. And he's just a really close friend of mine. Und er ist ein sehr guter Freund von mir. And he'll share his testimony to this message. Und er wird sein Zeugnis zu dieser passend zu dieser Botschaft geben. In about 25 minutes. 25 in ungefähr 20-25 Minuten. Okay. So Father, bless these words, we pray. Herr, segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I just want to read one verse from Acts chapter 2. Ich will nur einen Vers lesen aus Apostelgeschichte 2. And continue in this little series on unity. Und in dieser kleinen Serie über Einheit weitermachen. We'll just add one more message to it from last week. Und an die Botschaft von letzter Woche anschließen. And we see in Acts chapter 2 verse 44. Apostelgeschichte 2:44. It says all the believers were together. Da heißt es, dass alle Gläubigen beieinander waren. And that just about wraps up unity right there. Und das ist eigentlich umfassend für den Begriff Einheit. What makes us one is that we are all believers. Was uns eins macht, ist, dass wir alle Gläubige sind. In Jesus. In Jesus. He has changed our lives. Er hat unsere Leben verändert. And the way he has changed our lives. Und wie er das getan hat. Is what we talked about last week. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Number one, our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. And that's what we have in common. As believers. Und das haben wir alle gemeinsam als Gläubige. And that's not to be underestimated. Und das soll nicht unterschätzt werden. Because our past haunts us. Denn unsere Vergangenheit verfolgt uns. It affects our conscience. Und beeinträchtigt unser Gewissen. We bring anger from the past into present situations. Wir bringen Ärger oder Zorn der Vergangenheit in die Gegenwart. And it's called, what is it called? Anger. It's called a displaced anger. Das nennt man deplatzierten Zorn, Ärger. I can't forgive a father, I can't forgive a spouse. Weil ich einem Vater oder meiner Frau nicht vergeben kann. And I bring that anger over from the other seasons of my life. Und ich nehme diesen Ärger aus anderen Epochen meines Lebens. Because I can't forgive somebody. Weil ich jemanden nicht vergeben kann. I can't forgive because I have not received forgiveness. Ich kann nicht vergeben, weil ich Vergebung nicht empfangen habe. And that was last week. Und das war die Botschaft letzte Woche. Today I'd like to talk about the second thing that being a believer does to change our life. Heute möchte ich über die zweite Sache sprechen, die für einen Gläubigen wichtig ist, dass sein Leben sich ändert. Which we've talked about before. Darüber haben wir schon gesprochen. Our past is forgiven. Die Vergangenheit ist vergeben. We have a purpose for living. Wir haben einen Zweck, eine Bestimmung. That's what we'll talk about a little today. Darum geht's heute. And just for information, the third is that we have a home in heaven. Und der dritte Punkt ist, dass wir eine Heimat im Himmel haben. And these three facts, und diese drei Fakten, they're just unbelievable. Die sind unglaublich. Past forgiven. Die Vergangenheit ist vergeben. Purpose for living. Wir haben eine Bestimmung. An eternal home in heaven. Und eine ewige Heimat. Now we defined our purpose as the following. Und unsere Bestimmung haben wir so definiert. To experience the love of God. Die Liebe Gottes zu erleben and to express it in all I do. Und sie in allem, was ich tue, auszudrücken. So here's my question tonight. Hier ist meine Frage heute. How do you experience the love of God? Wie erlebst du die Liebe Gottes? You're driving in your car. Du fährst in deinem Auto. You're on your way to church. Bist auf dem Weg in die Gemeinde. You get into an argument with your wife. Hast einen Streit mit deiner Frau. There's traffic. Es gibt Verkehr. You're supposed to sing or something. Du solltest singen oder work, so. Work at the book table, now you're late. Oder am Büchertisch arbeiten, jetzt bist du zu spät. The kids are going crazy. Die Kinder spielen verrückt. The taxi driver cut you off. Der Taxifahrer hat dich geschnitten. And your experience is something very void of the love of God. Und die Liebe Gottes fehlt einfach völlig. You're not only not experiencing God's love. Du erlebst ihn nicht nur nicht. The chances of expressing it are like zero. Die Chancen, sie auszudrücken, sind gleich null. So you think, you know, the pastor was talking about our present purpose. Der Pastor hat über unseren Zweck gesprochen. Yeah, right. Ja, klar. My purpose for living is to express God's love. Meine Bestimmung im Leben ist, Gottes Liebe auszudrücken. I don't even know how to receive God's love. Ich weiß nicht mal, wie ich die aufnehmen soll. If I could just experience it. Wenn ich sie nur erleben könnte. And that's the message today. Und das ist die Botschaft von heute. How do we experience the love of God? Wie können wir die Liebe Gottes erleben? I would like you to turn to 2 Peter chapter 1. Schlagen wir zum 2. Petrus Kapitel 1 auf. Because I don't want to live my life void of God's love. Denn ich möchte mein Leben nicht ohne die Liebe Gottes leben. I want to be experiencing God's love every hour of my day. Ich möchte die Liebe Gottes jede Stunde, jeden Tag erleben. Let's look at verse 3 of 2 Peter 1. 2. Petrus 1, Vers 3. Speaking about God. Es geht hier um Gott. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Seine göttliche Kraft gibt uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Is that possible? Ist es möglich? That God has provided us everything we possibly need. Dass Gott uns alles gegeben hat, was wir nur brauchen. Well, this morning I didn't experience it. In der Früh habe ich es nicht erlebt. On my way and suddenly everything came against me and boom. Auf meinem Weg waren nur Schwierigkeiten und boom. But he's provided everything for life. Aber er hat alles schon bereitgestellt fürs Leben. And godliness. Und Gottseligkeit. Which godliness is experiencing God. Und das bedeutet, Gott zu erleben. I'm walking with God. Ich wandle mit Gott. A godless person. Eine gottlose Person. Is a person whose life is void of God. Ist eine Person, die Gott nicht in ihrem Leben hat. So, let's continue. Through our knowledge of him who called us by his glory and goodness. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Vers 4. Now here it is. Through his glory and goodness. Durch seine Herrlichkeit und Güte. He has given us his very great and precious promises. Hat uns mächtige Kraft und kostbare und größte Zusagen geschenkt. I was going to give you the Greek word for great, but then I met a Greek at the door today. Ich wollte euch das griechische Wort für große geben, aber ich habe einen Griechen an der Tür getroffen. And I thought, no, I better not say the Greek word. Ich habe mir gedacht, ich sage das griechische Wort lieber nicht. But anyway, it's megistos. Es ist megistos. And he's probably thinking, oh my God, he just butchered that. Can he raise his hand here? How do you say that, megistos? Wie sagt man das? Megistos. Megistos. Right, is that it? Megistos. Megistos. Is that correct? Where's the Greek person? They're hiding now. I've embarrassed them. Okay, never mind. I'll get you at the door. Okay. Okay. We have great and precious promises. Wir haben göttliche große Berufungen, Verheißungen. This is what God has provided for us. Und die hat Gott für uns bereitgestellt, so that damit through them durch sie you may participate, dass du Teilhaber wirst or experience oder erlebst the divine nature. Die göttliche Natur. Now God's nature is love. Das ist Liebe. So we can say that through his promises, wir können also sagen, durch seine Verheißungen we can experience his love. Können wir seine Liebe erleben. His grace, his mercy, his seine Gnade, Barmherzigkeit, Treue. And escape the corruption und dem Verderben in this world, dieser Welt, caused by taxi drivers and crazy kids, die durch Taxifahrer und verrückte Kinder und so weiter. This is how we escape. So entfliehen wir. So here I am, I'm driving into church and I'm having a miserable day. Also ich fahre in die Gemeinde, ich habe einen furchtbaren Tag. On my way to work. Ich bin auf dem Weg in die Arbeit. I'm thinking, how do I escape from this? Und ich denke, wie entkomme ich dem? Come on, my life is supposed to be changed. Mein Leben soll sich verändern. I want to live my purpose out. Ich möchte meine Bestimmung gemäß I leben. I want to express the love of God in all I do. Ich möchte die Liebe Gottes ausdrücken and in allem. I'm overwhelmed with corruption. Ich bin überwältigt einfach. And it's coming from me too. Und es kommt auch aus mir. I'm just as guilty as everybody around me. Bin genauso schuldig wie jeder andere. But here it is. Hier ist es. Through the great and magnificent promises of God. Durch die großen und herrlichen Verheißungen they Gottes. They are great and valuable. Die sind groß und wertvoll. Or we could say they are exceedingly valuable. Oder überaus wertvoll. Because it's the way we experience the love of God. Denn so erleben wir die Liebe Gottes. Now, if we think of each promise in the Bible, wenn wir an jede Verheißung der Bibel denken, and there are many promises, und daran gibt's viele, I have a book called All the Promises of the Bible. Ich habe ein Buch, alle Verheißungen der Bibel, and you cannot borrow it. Und das könnt ihr nicht ausleihen. Because I will never get it back. Das werde ich niemals zurückbekommen. Okay. And in the beginning, it says there was this kind of like, I guess he's a school teacher. His name was, he decided to read through the Bible. Ein Lehrer hat sich entschlossen, durch die Bibel zu lesen and count all the promises. Und alle Verheißungen zu zählen. So he had read through the Bible many times. Also hat oft durchgelesen. But it took him a year and a half to count all the promises. Es hat ihn eineinhalb Jahre gebraucht. And he came up with 7,000. Und die Zahl ist 7,000. 7,400. And 87 promises. Und 87 Verheißungen. That God has made to man. Die Gott uns gegeben hat. Now you don't have to know all of them. Die müsst ihr nicht alle kennen. You only have to know a few. Nur ein paar. Pastor Vasily was sharing this morning. Pastor Vasily hat heute Morgen mit uns geteilt. How really, you only need one. Du brauchst eigentlich nur eine oder Abraham zwei. Only had a few. Der Abraham hatte nur wenige. And he was the father of the faith. Und er war der Vater des Glaubens. I've always used the example of David who killed Goliath. Ich habe immer den David verwendet, der den Goliath and tötete. He had five stones in his pocket. Er hatte fünf Steine in der Tasche. And some people believe because he thought he might miss Goliath. Und manche glauben, vielleicht dachte er, dass er ihn nicht treffen würde. But the historical fact is, aber der historische Fakt that ist, Goliath had four brothers. Dass der Goliath vier Brüder hatte. So it's quite possible that David just brought the other four in case his brother showed up. Es ist möglich, dass er die anderen vier mit hatte, falls seine Brüder kamen. And I always want to carry around about five promises with me. Und ich will immer fünf Verheißungen mit mir haben. Right there. Die gleich da sind. And this is how we experience the love of God. Und so erleben wir die Liebe Gottes. Because every promise is an expression of God's love toward me. Denn jede Verheißung ist ein Ausdruck der Liebe Gottes mir gegenüber. And what is the greatest promise in the Bible? Was ist die größte Verheißung in der Bibel? The promise of the Messiah. Die Verheißung des Messias. And it says in John 3:16. In Johannes 3:16. That God so loved the world. So sehr hat Gott die Welt geliebt. That he gave his only begotten son. Dass es seinen einzigen Sohn gab. But he gave him through a promise. Aber er gab ihn durch eine Verheißung. And all the messianic prophecies are promises. Und alle messianischen Prophezeiungen sind Verheißungen. He'll be born in Bethlehem. Er wird in Bethlehem geboren. In the book of Micah. Im Buch Micha. And he'll be a son. Er wird ein Sohn sein. And the government will be upon his shoulders in Isaiah 9. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, Jesaja 9. These are all promises. Das sind alles Verheißungen. And God expressed his love to us through promises. Seine Liebe zu uns durch Verheißungen ausgedrückt. And to experience his love, um seine Liebe zu empfangen, we have to grab hold of promise, müssen wir die Verheißungen ergreifen and believe it. Und sie glauben. And this is the principle. Und das ist das Prinzip. We experience the love of God, wir leben die Liebe Gottes by faith, im Glauben in his great and wonderful promises. Und seinen großen und wunderbaren Verheißungen. By faith. Im Glauben. Now don't underestimate faith. Unterschätzt den Glauben nicht. Faith is very important. Der Glaube ist sehr wichtig. Because if it's by faith, it's by grace. Denn wenn es im Glauben ist, ist es auch durch die Gnade. Now watch. Here I am. I'm a mother. Hier bin ich eine Mutter. And I have a 14-year-old and she's at Schwedenplatz. Ich habe eine 14-Jährige und die ist am Schwedenplatz. And she calls me up. Und sie ruft mich an. She says, I'm at Schwedenplatz. How do I get home? Und sie sagt, ich bin am Schwedenplatz. Wie komme ich nach Hause? I'll pick you up. Ich hole dich ab. I will pick you up. Ich werde dich abholen. So the mother jumps in her car. Die Mutter springt ins Auto. She drives to Schwedenplatz. Fährt zum Schwedenplatz. But the 14-year-old's not there. Und die 14-Jährige ist nicht da. Why? Warum? She didn't believe her mother, so she walked home. Hat ihrer Mutter nicht geglaubt und ist heimgegangen. This is faith. Das ist Glaube. Faith is always connected to a promise. Glaube knüpft immer an eine Verheißung an. It's in contrast to the law. Und es ist im Gegensatz zum Gesetz. The law is something that it's a system where I produce something. Das Gesetz ist ein System, wo ich etwas produziere. I don't need my mom. I will walk home. Ich brauche meine Mutter nicht. Ich gehe einfach nach Hause. But you live in Treiskirchen. Aber du lebst in Treiskirchen. Doesn't matter. I will walk home. Ich werde nach Hause gehen. I don't need anybody. Ich brauche niemanden. Well, your mom has a really nice car. Aber deine Mutter hat ein wirklich schönes Auto. Super fast. Sehr schnell. She'll be here in 10 minutes. In 10 Minuten ist sie da. I don't need anybody. Brauche ich nicht. But you see, a promise and faith are connected. Aber eine Verheißung und Glaube sind verbunden. This is why we live by faith. Darum leben wir durch den Glauben. Because God says something, denn Gott sagt etwas, and we believe him. Und wir glauben ihm. For example, zum Beispiel, cast your cares upon him. Wirf deine Sorge auf ihn. Because he cares for you. Denn er ist besorgt um dich. Hello? Hallo? Schwedenplatz? Schwedenplatz? Sure. Look, cast your cares upon me because I care for you. Wirf deine Sorgen auf ihn. Auf I'll mich, be there in 10 minutes. Denn ich sorge für dich. Ich bin in 10 Minuten da. And we don't believe it. Und wir glauben es nicht. So we go our way. Also gehen wir unseren eigenen Weg. And we carry our own burdens. Wir tragen unsere eigenen our own cares, Lasten. And we don't receive the love of God in that area. Und empfangen die Liebe Gottes in diesem Bereich nicht. Because if I went to God with the promise, zu Gott ginge mit der Verheißung, this magnificent promise, diese unglaubliche Verheißung, throw your cares on me, I care for you. Wirf deine Sorgen auf mich, ich werde für dich sorgen. And in faith, I grab that promise. Und im Glauben ergreife ich sie. And I say, God, und ich sage Gott, Dad, Father, Papa, Vater, Papa, you said this. Du hast das gesagt. And I'm standing on it. Und ich werde mich draufstellen. I got a lot of cares right now. Ich habe viele Lasten my gerade. Business is going bad. Es geht schlecht im Geschäft. This is going bad, that's going das bad. Geht schlecht und jenes. Ich habe Kopfschmerzen. Everything. Alles. I'm gonna cast these things upon you. Ich werde diese Lasten auf dich werfen. By faith. Im Glauben. Here they go. I'm gonna even write them on a piece of paper. Ich werde sie auf ein Stück Papier schreiben. That helps. Das hilft. I'm gonna write on a piece of paper. Ich schreibe sie auf. There's my cares. Da sind meine Sorgen. Then I'm gonna burn them over a toilet bowl and flush it. Und dann verbrenne ich sie über der Klomuschel und spüle runter. Giving my cares to you. Ich gebe dir meine Sorgen. Do you know what happens? Weißt du, was passiert? He responds back. Er wird darauf antworten. And suddenly I'm experiencing the love of God. Und auf einmal werde ich die Liebe Gottes erleben. That comes through a promise. Die durch eine Verheißung and there are many promises. Kommt. Es gibt viele Verheißungen. The promise of his presence. Die Verheißung seiner Gegenwart. Where two or three are gathered, he is in our midst. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. But I can be here today, aber ich kann heute hier sein and not experience his presence, und seine Gegenwart nicht erleben. The loving gift of his presence, das liebende Geschenk seiner Gegenwart. Because I'm not here by faith. Denn ich, weil ich nicht im Glauben hier bin. I'm here because there's this really cute girl who comes Sunday night. Ich bin hier, weil hier ist ein wirklich liebes Mädchen, die and am Abend kommt. Gorgeous. Ich finde sie ist wunderschön. And I just that's why I come. Someone und deshalb komme ich, sagt einer. So they're here. Also sie sind da. And they enjoy it. Und genießen es. But they don't experience the presence of God. Aber sie erleben die Gegenwart Gottes nicht. Because they have not grabbed onto denn sie haben promise. Die Verheißung noch nicht ergriffen. When we come to enjoy the presence of God. Wenn wir kommen, kommen wir, um die Gegenwart Gottes zu genießen. Where two or three are gathered in his name. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. There's more than two or three of us. Und hier sind mehr als zwei oder drei. He is in the midst. Ist er in ihrer Mitte. Now for some of us we will leave today. Für manche, die heute von hier weggehen. And we will say Jesus touched me. Werden wir sagen, Jesus hat uns berührt. I felt his presence. Ich habe seine Gegenwart gespürt. And others will shrug their shoulders. Und andere werden mit der Schulter zucken. And not experience anything. Und nichts erleben. And this is what Hebrews 4 talks about. Und darum geht's im Hebräer 4. It says be careful lest a promise slip away from you. Seid vorsichtig, damit ihr nicht eine Verheißung verliert. Of entering into his rest. Dass wir in seine Ruhe eingehen. And it talked about the children of Israel in the wilderness. Und da ging es um die Kinder Israel in der Wüste. It said that they all heard the same message. Sie hörten alle die gleiche Botschaft. But the message only profited certain people. Aber nur manche hatten Gewinn davon. Because they mixed it with faith. Weil sie es mit dem Glauben vermischten. And that's why we experience the love of God by faith. Und so empfinden wir die Liebe Gottes durch Glauben. What are some other promises? Was sind andere Verheißungen? Promise of his peace. Die Verheißung seines Friedens. Promise of his joy. Seiner Freude. The promise of his faithfulness. Seiner Treue. How about the promise of his help? Wie wäre es mit der Verheißung seiner Hilfe? In Hebrews chapter 13 verse 6. Hebräer 13, 6. I am your helper. Ich bin dein Helfer. Have any students here? Viele Studenten do hier. You help with your homework? Braucht ihr Hilfe mit den well, Hausaufgaben? He says, I'm your helper. Er sagt, ich bin dein Helfer. Well, Lord, I don't want to do this homework tonight. Ich will diese Hausübung heute nicht machen. Actually, I don't want to go to school anymore. Ich will eigentlich gar nicht mehr weiter studieren. You said you're my helper. Du hast gesagt, du bist mein Helfer. Would you help me with my homework? Würdest du mir mit meiner Aufgabe that helfen? I can get it done faster, damit ich schneller fertig bin. Ja. And more accurate. Und genauer. And I can learn something at the same time. Und ich auch gleichzeitig was lernen kann. And still have time to get an ice cream tonight. Und immer noch Zeit habe für ein Eis heute Abend. Would you help me? Würdest du mir helfen? He says, I am your helper. Er sagt, er ist dein Helfer. And he gave that promise out of love. Und er hat diese Verheißung aus Liebe gegeben. So every promise that we can find. Also jede Verheißung, die wir finden. And we should be promise seekers. Und wir sollten diese Verheißungen suchen. Take a pen when you read your Bible. Nimm einen Stift, wenn du deine Bibel liest. And you find a promise, put a P next to it. Und wenn du eine Verheißung liest, dann schreibe ein P daneben. There's hundreds of them in the Psalms. Und ein V. Es gibt hunderte Verheißungen in der in Just, that's why I always read the Psalms. Darum lese ich immer in den Psalmen. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I will never lack anything. Mir wird nichts mangeln. Anybody lacking something tonight? Geht euch irgendwas ab heute? Put your complaint in with God. Aber ihr beschwert euch bei Gott. Say, hey Lord, you said you're my shepherd, Herr, and I'm not to lack anything. Du bist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Let's straighten this out. Please help me. Wir wollen das jetzt klarstellen. What am I lacking? Maybe I'm lacking wisdom. Was fehlt mir? Vielleicht Weisheit. Maybe I'm lacking patience. Vielleicht Geduld. God knows the thing I need to be praying for. Gott weiß, wofür ich beten soll. Lord, I'm going through a deep time in my life. Gott, ich gehe gerade durch ein Tal. Lost my job. Ich habe meinen Job verloren. Kids are crazy. Meine Kinder sind verrückt. Wife is crazy. Meine Frau ist verrückt. Mother-in-law is crazy. Meine Schwiegermutter ist verrückt. Life is just crazy. Das Leben ist einfach verrückt. I feel like I'm going through a deep, dark valley. Ich gehe durch ein tiefes Tal. How about this promise? Wie ist es mit der Verheißung? Though I walk through the valley of the shadow of death, ob ich jetzt durch das Tal des Todesschattens gehe, I will fear no evil, werde ich kein Übel, kein Böses for fürchten. You are with me. Denn du bist bei mir. The promise of his presence. Die Verheißung seiner Gegenwart. You are with me. Du bist mit mir. Your rod and your staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Right? For me, his rod and staff have always been. Sein Stecken und Stab sind für mich. That he knows everything. Dass er alles weiß. That he can do anything. Und alles tun kann. And if God knows everything and can do anything. Wenn Gott alles weiß und alles tun kann. That's comforting to me. Das ist mir Trost. Because if I'm in a situation that that was too big for him. Denn wenn ich in einer Situation bin, die für ihn zu groß wäre, then he would have never let me into it. Dann würde er mich gar nicht da hineinführen. And there is no situation too big for him. Und so eine Situation gibt's nicht. And he can work all things to the good. Und er kann alles zum Guten wenden. Now that's one of the greatest promises in the Bible. Das ist eine der größten Verheißungen in der Bibel. Outside of forgiveness. Außerhalb der Vergebung. Everything that I'm facing is working to the good for those who love God. Alles, was mir begegnet, dient mir zum Besten. Weil ich Gott liebe. So how do I experience the love of God tomorrow morning? Wie erlebe ich die Liebe Gottes heute? Get a couple promises. Nimm ein paar Verheißungen. Stick them in your pocket. Schreib sie auf. Tu sie in deine Tasche. First you can put them on a card. Schreib sie auf eine Karte. Get a couple cards. Write a few promises on there. Schreib ein paar Verheißungen auf die Karten. Keep them in your shirt pocket. Steck sie in deine Tasche. On the way to work, just go over the promises of God. Auf dem Weg in die Arbeit lies sie durch. If you lack peace. Wenn dir Friede fehlt, because life is stressed out, weil das Leben stressig ist, then write down Philippians 4, 6 and 7. Schreib Philipper 4, 6, 7 auf. And memorize it. Und lerne es auswendig. Be anxious for nothing. Sorge dich um nichts. But through everything, through prayer and supplication, in allem in Danksagung, with thanksgiving, mit Danksagung, make your request known to God. Lass Gott deine Anliegen. Gott deine Anliegen Let him know what your problem is. Sag ihm, was dein Problem Talk ist. To him. Sprich mit ihm. Tell him. Sag ihm. Look, this is driving me nutso. Das macht mich hier verrückt. And it says, and the peace of God, und der Friede Gottes, that passes all understanding, der über alle Vernunft hinausgeht, will guard your heart and your mind. Wird dein Herz und deinen Sinn bewahren. In Christ Jesus. In Jesus Christus. This is a promise. Das ist eine Verheißung. Peace that passes all understanding. Der Friede, der über alle Vernunft geht. Now God stands behind his promises. Gott steht hinter seinen Verheißungen. His promise is who he is. Seine Verheißung ist, wer er ist. In Hebrews 6, Hebräer 6, he says that so that we would be even more confident in his promises, damit wir noch sicherer werden in seinen Verheißungen, he swears, schwört er, on his promises, auf seine Verheißungen, which means He promises us, er verspricht uns, that his promises are good. Dass seine Verheißungen gut sind. He doesn't have to do that. Er muss das nicht machen. He's God and his promise is good. Er ist Gott und seine Verheißung ist gut. But that we would be even more inclined to trust him. Aber damit wir ihm noch besser vertrauen können. He says, I swear to you. Sagt er, das schwöre ich dir. That my promises are good. Dass meine Verheißungen gut sind. I swear to you. Das schwöre ich dir. On my own name. Auf meinen eigenen Namen. That you can stand on those promises. Dass du auf diesen Verheißungen stehen kannst. John 15:7. Johannes 15:7. If you abide in me, wenn du in mir bleibst, and my word abides in you, und mein Wort in dir, ask anything you will. Bitte alles, was du willst, and I will do it. Und ich werde es tun. What a promise. Was für eine Verheißung. Lord, help me to abide in you. Hilf mir, einfach in dir zu bleiben. And I want your word to abide in me. Ich möchte, dass dein Wort in mir bleibt. I'll just close with the story. Und mit dieser Geschichte möchte ich schließen. And this is about what a promise is. Und da geht's was eine Verheißung ist. It's a commitment. A commitment. Anyone have ein the Versprechen? Word commitment? A commitment? Axel, commitment? Eine Verpflichtung? Yeah, this was a story from, I think, the First World War. Aus dem Ersten Weltkrieg. And, you know, when they had those trenches. Als sie diese Gräben hatten. And then they would charge over to the other side. Und sie würden dann auf die andere Seite stürmen. Hundreds and thousands of people were killed. Und hunderte Tausende wurden getötet. There was these two soldiers who had made a commitment to each other. Gab es zwei Soldaten, die sich ein Versprechen gaben. They promised each other they would always be there. Sie haben sich versprochen, dass sie füreinander da wären. They would never forsake each other. Und den anderen niemals im Stich lassen. And in one of these battles, the friend was missing. Und in einer Schlacht fehlte auf einmal einer. And the one friend said to the commander or somebody, I'm going after my friend. Und er sagte zu seinem Kommando, der andere, ich werde meinen Freund suchen. And he says, it's senseless. Und er sagte, das hat keinen Sinn. You're all dead. Die sind alle tot. You're only going to get killed yourself. Du wirst it's not worth it. Selber getötet werden. Das ist es nicht wert. And he said, no, I'm going. Er hat gesagt, oh ja, ich werde gehen. So he went. Also ging er. And he came back hours later. Und kam Stunden später. And gave the report. Und gab Bericht, that his friend was dead. Dass sein Freund tot war. And then the other soldier said, so was it worth it? Und der andere sagte, war es jetzt das wert? He said, let me tell you what his dying words were. Ich will dir sagen, was seine Sterbeworte waren. I knew you would come. Ich wusste, du würdest kommen. I knew it. Ich wusste es. And we know that Jesus is coming. Und wir wissen, dass Jesus kommt. He'll never let us down. Er wird uns niemals im Stich lassen. Always show up. Er wird immer zur rechten Zeit da Even sein. Our deepest, darkest valley, auch im tiefsten Tal. When we have no feelings, wenn wir keine Gefühle that haben, will confirm, die irgendeine Bestätigung we just feel very alone, very, very, oh. Wir fühlen uns sehr alleine. If we call upon the name of the Lord, wenn wir den Namen des Herrn anrufen, he will be there. Wird er da sein. From where comes my help? Von wo kommt meine Hilfe? Psalm 121. Psalm 121. My help comes from the Lord, meine Hilfe kommt vom Herrn, who made the heavens and the earth. Der Himmel und Erde erschaffen hat. So I'd like to have Pastor Vasily come up and share for a little while. Und ich möchte jetzt den Pastor Vasily bitten, dass er heraufkommt. Now he's not going to tell you this, but I'll tell you this. Er wird euch das nicht sagen, aber das möchte ich euch sagen. First, he's a great friend of mine. And er ist ein großartiger Freund von mir. He was two times the Russian tennis champion. Er war zweimal der russische Tennischamp. All of Russia. In ganz Russland. And his testimony has to do with this a little bit. Und sein Zeugnis hat damit ein But bisschen never zu tun. Tell you that. Aber das würde ich nie sagen. And I played against him. Ich habe gegen ihn gespielt times. Ein paar Mal. And I actually got a point. Habe sogar mal einen Punkt gemacht. Because the sun was in his eyes. Weil er gegen die Sonne spielte. Okay. Yeah, I was a champion, but all the big stars didn't play. Ich war zwar ein Champ, aber gegen die großen Stars habe ich nicht gespielt. It's just a small comment. And das nur dazu. Hello. Hallo. I was sitting with my elders. A few months ago. Vor ein paar Monaten saß ich zusammen mit meinen Ältesten. And I started to share with them my deepest heart questions. Und ich habe die tiefsten Anliegen meines Herzens mit ihnen geteilt. And they said to me, we are not able. Unfortunately, we are not able to help you. Und die haben gesagt, wir können dir leider nicht helfen. Because it's beyond of our experience. Denn das geht über unsere Erfahrung hinaus. And they ask me, do you know anyone in the city who is able to help you? Sie haben gesagt, kennst du irgendjemand in dieser Stadt, der dir helfen kann? No. Na. Do you have anyone in Russia who is able to help you? Kennst du irgendjemanden in Russland, der dir helfen kann? And of course I know that probably there are some people in Russia, but I don't know anyone. Ich dachte mir, es gibt wahrscheinlich Leute in Russland, aber die kenne ich nicht. So, is anyone in the world? Gibt es jemanden in dieser Welt? Beside Jesus. Außer Jesus. Who is able to help you? Der mir helfen kann. Yes. Ja. Pastor Rob. Pastor Rob. So, they said me, just like fly to Vienna. Und die haben dann gesagt, na dann flieg nach Wien. And I was obedient. Und ich war gehorsam to my elders, meinen Ältesten gegenüber and, I came. Und bin hergekommen. And as a pastor, I have a lot of friends, a lot of brothers and sisters in Christ. Als Pastor habe ich viele Brüder und Schwestern in Christus. Around the world. In der ganzen Welt. But I don't have a lot of friends. Aber nicht sehr viele Freunde. And it may sound strange, but sometimes pastors are the most lonely people. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber ein Pastoren sind oft die einsamsten Menschen, oder? And it's because friendship requires more than just like smiles and good words. Denn für eine Freundschaft bedarf es mehr als einfach Lächeln und nette Worte. A friendship requires commitment. Eine Freundschaft braucht Hingabe. On very high level. Auf einem sehr hohen Level. On the level of life. Auf dem Level des Lebens. And I'm very thankful that I have a friend. Ich bin sehr dankbar, dass ich so einen Freund habe. Pastor Rob. And wie den Pastor Rob. His example and example of your church. Er ist ein Beispiel und ein Vorbild auch in dieser Gemeinde. Has helped us to go through many trials in Kaliningrad. Und hat uns geholfen, durch viele Prüfungen in Kaliningrad durchzugehen. And I often like told myself. Ich habe mir oft gesagt, that if Pastor Rob still believes in the promises of God, wenn der Pastor Rob immer noch an die Verheißungen Gottes glaubt, I will believe also. Dann werde ich sie auch glauben. So my testimony is very simple. God convicted me to become a Christian. About 15 years ago. Mein Zeugnis ist sehr einfach. Gott hat mich vor 15 Jahren dazu überführt, Christ zu werden. I was 20 at the time. Ich war damals 20. And I was a professional tennis player. Und war professioneller Tennisspieler. So, in the beginning I had a selfish motive. Also am Anfang hatte ich ein selbstsüchtiges Motiv. I hope that faith and God will help me to play better. Ich hoffte, dass mein Glaube in Gott mir helfen würde, besser zu spielen. Because God, he is all powerful. Denn Gott ist allmächtig. So if he loves me, he will really help me. Wenn er mich liebt, dann wird er mir wirklich helfen. And probably one day I'll become a great star. Und eines Tages werde ich ein großer Star werden. And make a lot of money. Und viel Geld verdienen. And of course will help my church. Und natürlich meiner Gemeinde helfen. It was a great plan. Es war ein großartiger Plan. My plan. Mein Plan. But it didn't work. Aber er ist nicht aufgegangen. And God had another plan. Gott hat einen anderen Plan. And he called me to leave my dreams. Er hat mich dazu berufen, meine Träume hinter mir zu lassen. For a big career in tennis. Diese Tenniskarriere. And actually, it was hard because he destroyed me, like. Das war eigentlich hart für mich. Ich war dann ziemlich unten. And he called me to Bible school. Er hat mich in die Bibelschule gerufen. Okay, yeah, it's a real story. Ja. do you have time? Habt ihr genug Zeit? Okay, you have time. So I was playing with one guy for years. Ich habe jahrelang mit jemandem gespielt. I was training with him. Ich habe mit ihm trainiert. And he was younger. Er war jünger. And he was like weaker. Und schwächer. And at that time I came to the church. Und in dieser Zeit kam ich in die Gemeinde. And I really tried to become to improve myself. Und damals versuchte ich wirklich besser zu werden. And another like championship of Russia is coming. Und bei so einer anderen Meisterschaft in Russland. So I tried to prepare myself like for like at the best shape. Und ich versuchte mich wirklich gut darauf vorzubereiten. And I went there. I have to remember. So in my heart, many years before. In meinem Herzen einige Jahre vorher. I did a confession. Habe ich ein Bekenntnis geleistet. If one day. Wenn ich eines Tages. This guy. Dieser, with whom I like. Mein Trainingspartner. I'm training. If one day he beats me. Wenn mich eines Tages schlägt. I will quit. Dann höre ich auf. And it was my mistake. Das war mein Fehler. It was bad confession. Das war ein schlechter Schwur. But I did it. Aber ich habe den geleistet. And could you imagine we come to this like Russian championship. Wir kommen zu dieser russischen Meisterschaft. And there are only two from Kaliningrad. Und es gibt nur zwei aus Kaliningrad. And one like 32 players. Aus 32 Spielern. And could you imagine we have to play. I have to play with him. Ich musste gegen ihn spielen. In the first round. In der ersten Runde. Could you imagine like the chance? I mean. Was waren die Möglichkeiten? And we started to play. Und wir haben angefangen zu spielen. And it was a miracle. Es war ein Wunder. Because I lost. Ich habe verloren. 6-1. And it was impossible. Das war unmöglich. Because I like beats him usually. Ich habe ihn so hardly. Immer so. Like 6-0. So stark geschlagen. 6-0. But at this time, like my balls, they just like they und go away. Really, like I lost any control like on the court, and ich habe völlig die Kontrolle verloren. I was losing 5-0. Ich habe 5-0 verloren im ersten Satz. And I thought, what a shame. Ich habe gedacht, was für eine Schande. And God gave me a game. So it was 6-1. Gott half mir dann in einem Satz. Then dann war es 6-1. It was the same in the second set. Das, im zweiten. It was 5-0. 5-0. And I thought, I can't believe it. So he gave me one more game as a comfort. Es war 5-0 und als Trost so habe ich dann auch gepunktet. So finally it was 6-1. Dann war es 6-1. I was comforted and actually I was released because for me it I saw the hand of God in this match. Ich war dann eigentlich erleichtert, denn ich sah die Hand Gottes in diesem Spiel. It was a big shame among the players. Das war eine große but eine for große me Schande unter den Spielern. It was a new beginning. Aber für mich war es ein neuer Anfang. So, I went to the Bible school. Und dann ging ich in die Bibelschule. And I had a feeling that one day I may become a pastor. Und ich hatte das Gefühl, eines Tages werde ich ein Pastor sein. And I was afraid. Und ich hatte Angst. Because pastors don't make a lot of money. Denn Pastoren verdienen nicht viel Geld. And usually pastors like they pray for money. Pastoren beten gewöhnlich für Geld. And I was really afraid. Und davor hatte ich wirklich Angst. I wanted to have a family. Ich wollte eine Familie haben. To be able to care about und my wife. In der Lage sein für sie zu sorgen. Children. Meine Frau, meine Kinder. To be like a real man. Und ein wirklicher Mann zu sein. With a lot of money. Mit viel Geld. And I remember a moment. I don't remember a date, but I remember a moment. It was more than 10 years ago. An diesen Augenblick vor mehr als 10 Jahren. When a very quiet voice from inside, and I knew it was God. Eine sanfte Stimme in meinem Inneren, und ich wusste, es ist von Gott. Ask me a question. Stellte mir eine Frage. Do you think that I am not able to care about you. Glaubst du, dass ich nicht in der Lage bin, für dich zu sorgen? And it was not my question. Das war nicht meine Frage. It was like his question. Das war seine Frage. So I was silent ich war for a moment. Für einen Augenblick. And the next sentence was just try and see. Und der nächste Satz war dann, na, probier's einfach aus. Try and see. And from that time, von diesem Zeitpunkt an, Matthew 6:33 became my promise. Matthäus 6:33 wurde meine Verheißung. Life promise. Eine Lebensverheißung. Not just for a moment, for a season, but nicht for the whole life. Für einen Augenblick oder eine Zeit, sondern fürs ganze Leben. Seek my kingdom first. Trachte zuerst nach dem Gottesreich. And all things will be added. Und dir wird alles voice zugefügt praise werden. God. Will be added unto you. Wird hinzugefügt werden. And after 10 years, nach 10 Jahren, I can like testify, kann ich bezeugen, that it's true. Dass es wahr ist. Not just in the Bible. Nicht nur in der Bibel. Not because Jesus said it. Nicht nur weil das Jesus gesagt hat. And he is God. Und er ist Gott. But because it's in my life. Weil es in meinem Leben Wahrheit ist. And somehow my life became a living testimony of this promise. Und mein Leben wurde ein wahrhaftiges Zeugnis dieser Verheißung. I said this morning that there are more than 7,000 promises in the Bible. Heute Morgen sagte ich, dass über 7,000 Verheißungen in der Bibel sind. But I believe there are only few. Aber nur einige. For every of us. Für jeden von uns. Which God gives in very personal way. Die Gott auf eine sehr persönliche Weise as gibt. A testimony of his life, als or love. Zeugnis seiner Liebe. And he gives for the whole life. Und die gibt er dann für das ganze Leben. At least one. Zumindest eine. Maybe two. Vielleicht zwei. For everyone. Für jeden. As a testimony of his love. Als Zeugnis seiner Liebe. And after 10 years, I have everything what I wanted to have. Nach 10 Jahren habe ich alles, was ich wollte. And even more. Und sogar mehr. And in conclusion, just imagine. Last year I had a feeling that I need to work in the world. Und zusammenfassend: Letztes Jahr hatte ich diesen Eindruck, ich musste in der Welt arbeiten. Because for 9 years I was supported and I had an opportunity to be full time in the church. Denn 9 Jahre lang wurde ich unterstützt und hatte die Möglichkeit, Vollzeit in der Gemeinde zu arbeiten. And, you can imagine that it's not easier to find a job. Plus, what can I do? Und, play tennis? Es ist nicht leicht, einen Job zu finden. Was kann preach ich schon machen? The Tennis spielen und Bibel lesen? So, there are not oder many predigen. Skills. Ich habe nicht so viele Fähigkeiten. And to find a job after 9 years break. Und nach 9 Jahren Pause eine Arbeit zu finden. With many requirements from my side, part-time, not heavy, many money, so like a lot of money. It was not easier. Also das ist schwer. Are you lost? Okay. It's not important. So. So on the 1st of May, and it's very symbolic. Am the 1st of May is the holiday in Russia symbolisch. Too. I was surprised that you have holiday too. Ein Feiertag in Russland. I thought that it's only our holiday. Ich dachte, es ist nur unser Feiertag. Social day of something. Sozialer Tag. Of labor. Tag der Arbeit. And on the holiday last year, the 1st of May, it was my first work day. Und das war mein erster Arbeitstag vor einem Jahr. It was very symbolic for me. So sehr very symbolisch. Soon it will be 1 year anniversary. Und bald wird es ein Jahr how her sein. I started to work. Als ich angefangen habe zu arbeiten. I became a part of small but very good business. Ich wurde Teil einer kleinen, aber sehr guten Firma. Not just a worker, but as a partner. Nicht nur als Arbeiter, aber auch als Partner. With a very good income. Mit sehr gutem Einkommen. It's just a fulfillment of God's promise. Das ist einfach eine Erfüllung einer Verheißung Gottes. That he gave to me many years ago. Das er mir vor vielen Jahren gab. So I want to like encourage you to find there is a one for everyone. Ich möchte euch ermutigen, sie zu finden. Es gibt eine Verheißung and, für jeden. Finally, everyone from us has to be able to testify, to become a living testimony. Und jeder von uns kann so ein lebendiges Zeugnis sein. Of one of God's promise. Einer Verheißung Gottes. Maybe 15 years later. vielleicht 15 Jahre später. Because a testimony is our greatest weapon. Denn ein Zeugnis ist unsere größte Waffe. More greater than preaching. Größer als das Predigen. Thank you. Danke. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend zum ersten Mal. And if you died, und wenn du heute Abend sterben würdest, where would you go? Wohin würdest du gehen? Would you go to be with God? Und wärst du dann bei Gott? If you don't know, wenn du das nicht weißt, you can know. Du kannst es wissen. Because of a promise. Denn es gibt eine Verheißung. Listen to the promise real slow. Hör dir die Verheißung an. For God, denn Gott, so loved the world, so sehr hat er die Welt geliebt, that he gave his only begotten son. Dass es einen einzig geborenen Sohn gab. And that's Jesus. Das ist Jesus. That whoever would believe on him, damit jeder, der an ihn glaubt, would not perish. Nicht verloren geht. And that means you would not spend your life, eternal life, separate from God. Das meint, dass du dein ewiges Leben nicht getrennt von Gott verbringst. But you would have eternal life. Aber ewiges Leben hast. As a promise. Das ist eine Verheißung. I can grab that promise tonight by faith. Die kann ich heute Nacht im Glauben ergreifen. And I can say, dear God, ich kann sagen, lieber Gott, I want to put my faith in Jesus. Ich möchte meinen Glauben auf Jesus setzen. Tonight. Heute Abend. I just want to believe. I just want to talk to you. Ich möchte glauben. Ich möchte mit dir reden. So pray with me. So bete mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir my sin, meine Sünde, my selfish acts, meine Selbstsucht. Forgive me and cleanse me. Vergib mir und reinige mich. And give me the gift of eternal life, und gib mir diese Gabe des ewigen Lebens, that you promise in Jesus, die du in Jesus versprochen hast. And give me the gift of your peace, und gib mir die Gabe deines Friedens, that I can take home with me tonight. Dass ich es heute Abend mitnehmen kann nach Hause. God, forgive me, cleanse me. Gott, vergib mir, reinige mich. Be with me. Sei mit mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.